Haltet Fenster und Türen geschlossen, machet eure Herzen weit, kauft euch tütenweise Oropax, denn der Konvoi kommt. Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch in unsere Stadt gekommen. Was will mir dieses Wort sagen? Der Jesus Freaks Konvoi, demnächst vielleicht auch in deiner Stadt.